Sie hören Vom Verschwinden der Arten, der Kampf um die Zukunft der Menschheit. Von Katrin Böning-Gäse und Friederike Bauer. Es liest Sabina Godetz. Vorwort. Die Natur ist politisch. Sie geht uns alle an. Egal, ob wir in der Stadt leben oder auf dem Land, ob wir unseren Salat selbst anpflanzen oder im Supermarkt kaufen, ob wir Spaziergänge im Park mögen oder lieber ins Kino gehen. Was bei uns wächst, grünt und blüht, was quakt, summt und zwitschert, kann uns nicht einerlei sein. Hier nicht und auch andernorts auf der Welt nicht. Wir alle hängen von der Natur, ihrem Reichtum und ihren Leistungen ab. Wir brauchen Wasser, Luft, Essen und Erholung. Genau genommen sind wir ein Teil von ihr. Auch wenn das durch unseren Lebensstil nicht immer gleich ersichtlich ist und wir uns schon längst nicht mehr so verhalten. Tatsächlich übernutzen wir Menschen die Natur in atemberaubendem und bisher nie gesehenem Tempo. Wir haben sie uns in einer Weise untertan gemacht, die jedes gesunde Maß überschritten hat. Die Hälfte aller Ökosysteme wurde bereits massiv verändert. 1 Million der geschätzten 8 Millionen Arten ist vom Aussterben bedroht. Seit kurzem gibt es auf der Erde mehr vom Menschen hergestelltes Material als Biomasse, nämlich Stoffe wie Beton, Asphalt, Metall, Plastik, Glas oder Papier. Eine Verschiebung mit großer Tragweite. Das Heimtückische daran ist, der Prozess dieses Naturverlustes vollzieht sich schleichend und für uns nicht direkt spürbar. Es ist also mehr ein stilles Sterben, und zwar auf allen drei Ebenen, die Biodiversität ausmachen. Bei der Vielfalt der Arten, der Vielfalt innerhalb von Arten und der Vielfalt der Ökosysteme. Lange Zeit galt die Aufmerksamkeit hierbei vor allem einzelnen Tierarten wie Menschenaffen, Elefanten oder Nashörnern, deren drohendes Aussterben mit großer Anteilnahme verfolgt wurde. Ihr Schicksal ist zweifellos beklagenswert. Doch eigentlich geht es um viel mehr. Um Lebensräume, die vernichtet werden oder veröden und reiches Leben nicht mehr zulassen. Jedes Jahr gehen schätzungsweise 10 Millionen Hektar Wald verloren. Eine Fläche, die größer ist als Portugal. Und damit einzigartige Habitate für Fauna und Flora. Natürliche Filter für Wasser und Luft sowie Speicher für CO2. Das Argument, eine Art mehr oder weniger mache keinen Unterschied, ist daher nicht nur zynisch, sondern auch fahrlässig. Deshalb wird es Zeit, dass wir uns mit Biodiversität beschäftigen, dass wir diesen sperrigen Begriff in unser Vokabular und unsere Debatten einbauen. Er muss genauso zum Gesprächsthema werden wie der Klimawandel, die Energiekrise, die Corona-Pandemie, das Rentensystem oder die Ausbildung unserer Kinder.